Und wenn Sie sich jetzt einen Beruf oder eine Position aussuchen könnten, was wäre das dann für Sie? Hausmeister. Nee, das muss jetzt nicht realistisch. Also das kann ruhig. Also Sie können sich wirklich ganz ohne Beschränkung jetzt irgendeinen Beruf aussuchen. Ja, Hausmeister. Überleben eines Handlungsreisenden von Philipp Haus. Das Auto raste mit großer Geschwindigkeit auf eine Landstraße. Plötzlich geriet es in Schleudern und prallte an eine Unterführung auf einem Brückenpfeiler aus Beton. 120 km/h schrumpften in Sekundenbruchteilen auf null. Durch die Wucht des Aufschlags hob sich das Heck vom Boden ab und die Frontseite wurde beinahe senkrecht auf den Boden geschleudert. Das Auto ging sofort in Flammen auf. Musik setzte ein, als ob in einer Kirche, vielmehr in einer kleinen Kapelle gesungen würde. Der Gesang wird lauter. Es ist, als ob sich alle Stimmen zu einem letzten gemeinsamen Höhepunkt erheben, voller Glorie, und plötzlich abbrechen. Nur ein paar Streicherklänge bleiben, ein wehmütiges Rauschen. Auf einem herbstlichen Friedhof. Die Erde ist feucht, Kieswege führen zu den Gräbern. Die Schritte klingen dumpf. Hin und wieder frischt ein leichter Wind auf, Blätter wehen über die Gräber. Am offenen Grab. Biff und sein Bruder Happ, genannt Happy, sind da. Ihre Mutter Linda scheint müde und abgekämpft. Die Sonne zeichnet einen malerischen Sonnenuntergang, unerbittlich, als wäre ihr der traurige Anlass vollkommen egal. Linda legt die Blumen nieder, kniet und setzt sich auf die Fersen. Alle blicken auf den Sarg. Schöner Platz. Ich verstehe es nicht. Ah, es wird dunkel. Ja, Mama, sollst dich vielleicht mal ein bisschen ausruhen. Hm? Ja, schau dir mal das Tor gleich zu. Warum ist niemand gekommen? Ja, war eine schöne Trauerfeier. Ja, aber wo sind all die Leute, die er kannte? Ja, das Leben ist hart. Versteh's nicht. Ich kann's nicht verstehen. Es war ja oft auch sehr schön. Ja, wenn er euch beide sah, eure lachenden Gesichter, dann war euer Vater glücklich. Ich glaube, er hat einfach den falschen Traum gehabt vom Leben. Hör auf. Ne, ich meine nur, er hat einfach nicht so richtig gewusst, Biff, wer er war, glaube ich. Aufhören. Na dann los. Wir gehen. Das ist Biff Lohman, der ältere der zwei Söhne von Willilo. Biffs erster Tiefpunkt des Tages, der Blick in den Spiegel. Schweißgebadet und mit dunklen Rändern unter seinen Augen schaut er in ein aufgedunsenes Gesicht. Sein Schlaf wurde wieder einmal unterbrochen von Albträumen. Sein Körper ist muskulös und athletisch, doch inzwischen auch behäbig und speckig. Biff ist 36 Jahre und hat keine Berufsausbildung. In den Nachbarhäusern beginnt die morgendliche Betriebsamkeit eines normalen Arbeitstages. Rasches Frühstück, erste Zigaretten, ein kurzer Gang mit dem Hund, der raus muss. Im Haus der Lomans sitzt Linda einsam mit starrem Blick im Wohnzimmer. Willi Loman, ihr Ehemann und Vater der beiden Loman-Brüder, ist bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Der jüngere Sohn Happy ist von seinen nächtlichen Abenteuern noch nicht zurückgekehrt. Biff ist mein Neffe, Willi Loman war mein Bruder. Willis Lebensversicherung wurde der Familie nach dessen Tod ausgezahlt, obwohl Bremsspuren fehlten und eine Zeugin behauptete, es habe nach Absicht ausgesehen. Von dieser Lebensversicherung sind Biff 2000 Euro geblieben. Ich bin so am Ende. Ich weiß nicht, was soll ich... Ich kann einfach nicht mehr. Biff. Als ich 17 war, bin ich in den Dschungel. Als ich 21 war, kam ich wieder heraus. Und bei Gott, ich war reich. Ich dreh durch. Was soll das? Ich mein's ernst. Ben, wie hast du das geschafft? Du musst wissen, was du willst. Ja, aber wie finde ich das raus? Ich meine... Was? Naja, wer ich bin. Was ich will. Mach einen Jakobsweg. Oder geh ins Kloster. Oder mach irgendwie eine Ausbildung. Oder geh in die Gesprächstherapie. Rede mit Freunden. Was weiß ich. Ich bin Biff Loman. Ich werde es doch wohl noch hinkriegen, aus meinem Leben irgendwas zu machen. Biff hat also in diesem Augenblick festgestellt, dass es so nicht weitergeht. Biff macht sich auf den Weg. Zu Therapeuten, Heilern, Coaches. Ja, hallo. Hallo. Komm rein. Dann wollen wir mal. Wir müssen dann noch in den übernächsten Raum rüber. Und da sprechen wir dann. Okay? Ach so. Die Schuhe, ja. Die müssen weg, ja? Ja. Sieh mal aus. Ich bin nämlich ganz allein und naja, egal. Außerdem sind wir dann sozusagen auf dem gleichen Level, nicht? Beide in Socken. So, da in dem Zimmer hinten ist es. Ja, ich habe gedacht, und du setzt dich da drüber. Und einfach so hinsetzen, so. Ganz einfach. Bist du zum ersten Mal, hast du zum ersten Mal sowas jetzt gemacht? Ja, das ist meine erste. Das erste Mal, dass ich jetzt zu so einer Beratung. Ja, sag mal, dann wollen wir mal sehen, wie wir zueinander finden, nicht? Also meine erste Frage, ich schreibe das jetzt mal mit. Also das war Biff, nicht? Richtig, Biff Loman. Also fangen wir mal an. Ich möchte wissen im klassischen Sinn, wie schläfst du und wie verdaust du? Möchte ich alles wissen. Alle Details, Aus dem Thema ergibt sich ein Bild für mich da. Ich verstehe, aber fragen Sie mich das jetzt zuerst? Also zuerst, was mein Problem ist und untersuchen mich dann? Nein, ich will schon zuerst das Problem wissen. Okay. Also daraus ergibt sich ein Bild für mich dann. Weil es geht ja darum, dass du ein Konzept hast, mit dem du arbeiten kannst. Also das kann, das muss für dich schlüssig sein. Und meins ist eben die chinesische Medizin. Ja, fließt dann irgendwie ins Shiatsu. Ja, okay, also mein Problem ist, ich bin 36 und bin total verwirrt im Leben und weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe bis jetzt 20 bis 30 Jobs gehabt und keiner von denen war es irgendwie. Ich habe 2 bis 3, 6 Monate habe ich vielleicht daran gearbeitet und es waren alles extrem miese Jobs, bei denen ich mir immer dachte, was mache ich hier eigentlich, warum verschwende ich meinen... Naja, also gut, kurz, du hast da keinen Sinn drin gesehen. Nee, wirklich gar keinen Sinn. Ja, kein Sinn. Kein Job. Was für ein Job würde denn da Sinn für dich machen? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe immer gedacht, dass es vielleicht gut wäre, draußen zu arbeiten. Das habe ich auch mal gemacht, also auf dem Hof geholfen, in der Natur und in der Sonne. Da waren 15 junge Fohlen. Aber dann habe ich mir gedacht, ich muss trotzdem ja eine Existenz aufbauen. Was mache ich dann hier? Also, dann war das irgendwie auch wieder nichts. Du, sorry, verstehe ich nicht. Wenn du dich da auf dem Hof gut gefühlt hast, ja, warum? Warum bist du nicht da geblieben? Ja, ich fühle mich nicht wohl, weil ich mir dachte... Du versäumst was, hm? Ich versäum was. Also ja, ich versäum das Leben. Okay. Okay, fangen wir mal an. Wie schläfst du? Ich wache da früh auf, so gegen 4 oder 5 und dann kann ich auch nicht mehr einschlafen. Also da kommen plötzlich dann die Gedanken, was habe ich bisher in meinem Leben geschafft und gemacht, was kommt in der Zukunft und eben auch mit diesen Ängsten. Das sind dann halt sehr existenzielle Ängste. Ich sag mal, schwitzt du in der Nacht? Nee, also ab und zu vielleicht, doch. Also ja, doch, manchmal. Du, ich sag mal, in der chinesischen Medizin, da heißt es, wenn jemand in der Nacht schwitzt, ist das ein Zeichen für sehr, sehr große Unruhe. Mhm. Weißt du, wo wirklich, das geht schon an die Nieren, ja, an die Substanz. Der Nachtschweiß, weißt, ist ein anderer Schweiß wie der Tagschweiß. Der Nachtschweiß steht immer für ein Zeichen, dass ein Stress da ist, der dir wirklich an die Substanz geht. Gut, zur Sache. In ja. Die Eingeweide. Leber steht von den psychischen Eigenschaften sehr für Kreativität, Entwicklung und Entfaltung. Also das ist das Holzelement. Das ist jetzt wieder ein ganzer Formkreis, der zur Leber gehört. Also, das heißt, je mehr du aus Leber, Holz, ja, mhm, da herausgehen kannst, aus dir heraus jetzt, je mehr du auch mit deinen Aggressionen umgehen kannst, je mehr du sie auch rauslässt, also ist völlig klar, dann hast du keine Probleme in diesem Bereich oder nur noch ganz wenige. Viele lassen einfach zu wenig Aggressionen raus. Ach. Ja, das hast du da manchmal so. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo man das eigentlich nicht kann und nicht darf. Was isst du? Sag mal, wie sieht die Ernährung aus? Ja, ich würde sagen, eher Fleisch. Was für Fleisch? Rind. Ja, und die rohen Sachen? Rohkost, Salate? Eher wenig? Ja, eher weniger. Und? Was trinkst du? Wein. Also vom Alkohol her Wein und auch Schnaps. Und wenn es nun mal kein Alkohol ist? Wasser. Ja, Wasser. Weiß nicht, ob du dich mit der Fünf-Elemente-Ernährung schon mal auseinandergesetzt hast. Fünf Elemente? Ja. In der Ernährung, da gibt es so eine eigene Kochform. Ach so, ja klar, ich meine jetzt Kohlenhydrate, Proteine. Nein. Es geht so um das Holz, Feuer und so. Nö, das kenne ich nicht. Ganz, ganz wichtig, mir persönlich ist das zu kompliziert. Ich mache keine komplizierten Sachen, wo ich beim Kochen so aufpassen muss. Was ein ganz wichtiger Tipp ist, du, den ich jedem gebe, schon bei der Nahrung. Es haben die Nahrungsmittel unterschiedliche thermische Qualitäten. Weil bei dir ist es jetzt so. Du sagst jetzt, dir ist eher heiß. Normalerweise gibt es sehr viele Frauen, denen dauernd kalt ist. Ich glaube, ich habe ein Aggressionsproblem. Also mir ist zu heiß. Ich habe affektive Zustände. Dass ich dann stehle, weil... Ja, weil ich nicht denken kann. Weil ich... Ich will raus. Ich habe das Bedürfnis, die Energie rauszulassen. Verstehen Sie? Was würden Sie denn da empfehlen? Ja, eben kühlend. In die Mitte, aber... Nein, jetzt nicht Ernährung. Was würden Sie mir ganz konkret empfehlen? Weil es gibt so manche Sachen, irgendwas vielleicht so Hypnose-Verwandtes oder sowas. Also würden mir sowas empfehlen. Was würden Sie da sagen? Alle Probleme entstehen dadurch, dass wir nie dort sind, wo wir sind. Wichtig ist, dass jeder ein paar Methoden lernt. Wo ich zur Ruhe kommen kann, was weiß ich. Meditation, Tai Chi, Yoga. Weil nur in der Ruhe kann ich nur die Lösung finden. Meditieren oder was? Ja, auf jeden Fall. Das wäre dann so etwas zu tun, sich täglich etwas Zeit zu nehmen, wo man sozusagen resettet. Sich hinzusetzen und zu sagen, ich denke jetzt mal jede Stunde 15 Sekunden lang was Positives. Weil wenn du in diesem Wahn drin bist, in dieser Unruhe, verlierst du ja das Gefühl, was sich gut anfühlen kann. Also, an deiner Stelle würde ich mir wirklich Situationen suchen, wo, sagen wir, in jedem Leben gibt es sicher Situationen, wo es einfach schön war. Und wenn ich mir nur eine erfinde, das ist für meinen Körper doch egal, ob es wahr ist oder erfunden. Ja, verstehe. Ja, aber dieses Gefühl, ich wache in der Früh auf und alles Negative kommt hoch und so. Ja, Tag auch ein bisschen vorgestalten. Es gibt ja zum Beispiel einen amerikanischen Hundetrainer, den Cesar Millan, hast du von dem schon mal gehört? Na klar, ich habe jede Sendung von dem gesehen. Ist es das, Biff? Ja, genau. Ich habe zu Hause auch die ganzen DVDs und so von diesem Cesar. Hast du gedacht, dass es so einfach ist? Der arbeitet ja nur mit seiner Ausstrahlung. Wovor hast du Angst? Der arbeitet nur, indem er in die Rolle eines Rudelführers geht, mit seinem Charisma. Ausstrahlung ist alles. Also jetzt in diesem Moment gerade, oder? Ja. Überhaupt. Jetzt, ich weiß nicht, dass ich vielleicht, dass ich irgendwas falsch mache, oder? Welches Problem ist für Sie momentan aktuell? Also, momentan habe ich Angst, dass sich meine Wut, dass die so unkontrolliert ist, meine Wut, dass ich jemandem was antue. Nicht jetzt, nicht im Sinne von jemanden ermorde oder so, aber also schon körperlich. Okay. Okay. Also für die Quantenheilung ist es erstmal wichtig, dass Sie sich an eine Situation ganz bewusst erinnern, wie Sie in Ihrer unkontrollierten Wut drin waren. Mhm. Können Sie die abrufen? So richtig? Ja, ich glaube schon. Gut. Dann tun wir das jetzt. Mhm. Schließen Sie die Augen. Sie gehen jetzt in Ihre Wut. Mhm. Dann sagen Sie mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Wie belastet Sie dieses Gefühl? 1 ist ganz, ganz minimal. Und 10 ist wirklich schon ziemlich stark und dominant. Und wenn Sie Ihre Zahl haben, dann weiß ich, dass Sie in Ihrem Thema drin sind. Und dann beginne ich energetisch mit der Welle zu arbeiten. 3. 4. 5. Ja. 5. Okay. Danke, Biff. Bei welcher Zahl sind Sie jetzt? 0. Ja. War schon ein bisschen schwer. Weil zwischendurch haben Sie gebockt. Aha. Haben Sie ein bisschen blockiert? Blockiert? Das macht nichts. Wie fühlen Sie sich jetzt? Gut. Schön warm war es. Doch. Aggression, Wut, sitzt alles im dritten Stock. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ganz gut. Also entspannt bin ich jetzt. jedenfalls ist es dann auch weg gewesen. Ist der Sinn der Sache, dass es weg ist? Und für Sie? Also ist das schwere Arbeit, oder? Nein. Das ist Freude. Ich bekomme diese wunderschöne Energie genauso wie Sie. Aber Sie spüren ja auch dieses Bockige, also den Widerstand. Man bekommt alles mit vom Klienten. Ja, ich verbinde mich schon ganz bewusst mit meinem Klienten. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass es passiert und dass der erwünschte Endzustand da ist. Das heißt, dass in meinem Fall am Ende... Dass sie entspannt sind und von Wut und Aggression nichts mehr spüren. Ja, super. Das kann man mit jedem machen. Das alte Muster, das da läuft, ein für alle Mal auflösen. Weil da gibt es ja immer eine Verletzung, warum meine Wut so stark ist, dass ich möchte, dass der andere dann was weiß ich. Sie glauben, sich immer verteidigen zu müssen. Sagen Sie jetzt zu mir, oder? Ja, und auch wenn Sie nicht angegriffen werden. Sie sind immer irgendwo, ich muss auf mich aufpassen und mich verteidigen. Und aus der Arbeit jetzt, oder wenn Sie mir gegenüber sitzen? Beides? Ja, das ist jetzt beides. Mhm. Daher rührt Ihre Wut, Ihre Aggression. Ich weiß aber nicht, ob das aus dem Leben ist oder ob das aus irgendeinem vergangenen Leben noch mitgenommen wurde. Also das könnte man mit der Welle brav so lange bearbeiten, bis es sich wirklich aufgelöst hat, dieses Thema. Und sie in Situationen völlig ruhig und gelassen bleiben, wo sie früher... Dann wissen sie wirklich, das ist da oben, wo es hingehört. In mir ist es nicht mehr. Es hat sich also woanders hin... Verzogen. Ja, verzogen. Es hat sich einfach woanders hin verzogen. Ja, da, wo es hingehört, ins Licht. Ins Universum. Ja, genau, ins Universum. Weißt du, das ist bei einer körperlichen Problematik besser. Naja, klar, verstehe, das ist... Andere muss man ja dann auch testen, oder sieht man dann... Die Welle arbeitet. Sie tut immer ihren Dienst. Ich setze sie nur in Gang. Also Sie könnten zu mir kommen und sagen, bitte Welle. Das ist das Tolle an der Sache. Es gibt ja Menschen, die wollen über ihre Probleme nicht reden. Und wenn Sie aber zum Psychologen gehen würden oder zum Psychiater, müssen Sie reden. Das ist eben noch so diese alte Therapieform. Bei diesen neuen Techniken wie die Quantenheilung braucht man das nicht. schauen sie mich mit so großen Augen an. Wie machen wir beide jetzt weiter? Ich habe das Gefühl, dass ich schon ganz gut verstanden habe. Danke. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Das klang so wunderbar einfach. Wie hast du es gefunden? Im Netz. Und jetzt? Guten Tag. Also, bis vor 8 Jahren habe ich ja als Skilehrer gearbeitet. Bis ich dann mit Hypnose angefangen habe. Herr Lohmann, Wie kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie, mit Hypnose... Entschuldigung, es ist mir jetzt sehr unangenehm, aber ich glaube, danke. Mit Hypnose? Vielen Dank, wirklich. Es tut mir leid, ich war... Ben, warte. Kann sein. Guten Tag. Ja. Nehmen Sie doch mal Platz. So, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe Schulden und so. Also das Dumme... Wie viel denn ein? So ungefähr 20.000. Tja, 20.000. Ist ja nicht viel. 20.000. Nicht viel? Ne? Bei mir fängt das eigentlich mit 100.000 an. 100.000 sind Schulden. 200.000, das sind Schulden. 20.000 ist ein Witz. Ne? Ach was. Also mal jetzt mit dem Vergleich. Ich meine, 20.000, das mag ja für Sie eine Menge Geld sein. Ja, aber mal so ein Vergleich, würde ich sagen. Ja, also ich meine, wenn... Also das bedeutet jetzt, dass Sie mich nicht, oder Sie können mir jetzt nicht weiterhelfen. Bräuchte ich mehr Schulden, oder? Also, ja. Ach so, okay. Ja. Verstehe. Also, gibt es einen Vorschlag, dass wir irgendwas anderes machen? Nee. Tut mir leid, kann ich nicht machen. Ja. Ja, dann wiedersehen, ne? Okay, dann war es das schon. Danke, ja. Ja. Wiedersehen. Machen Sie mal die Tür zu, ja? Ja. Tschüss. Also, ich frage das mal ganz direkt. Was haben Sie vor? Vielleicht können Sie jetzt für die Gruppe mal kurz umreißen, was Ihre Idee ist. Ja, also ich bin Biff Lohmann. Ich habe jetzt keine Berufsausbildung gemacht, weil ich mich früher eher auf Sport konzentriert habe. Nach der Schule habe ich dann verschiedene Jobs übernommen, aber immer eher kurzzeitig. Biff, Entschuldigung, lassen Sie uns einfach nach vorne schauen und mehr über die Zukunft reden, ja? Aufgrund meiner praktischen Erfahrung und weil ich da auch am meisten weiß, würde ich gerne ein Sportgeschäft aufmachen. Also am Anfang vor allen Dingen im Internet, weil da brauche ich kein Geschäft. Und da würde ich jetzt gerne wissen, was ich da alles machen muss. Sie wollen also einfach auch die Schritte, ne? Wie komme ich da hin? Ja, genau. Was brauche ich? Was muss ich beachten? Was ist schon da? Wie kommt man zu einer Idee? Welche Erfahrung hat man? Das ist schon mal wichtig. Also Sie bringen jetzt relativ wenig Erfahrung mit, was Sporthandel betrifft, auch nicht. Erstens, Netzwerke knüpfen. Aber generell sich auch mal ansehen, was gibt es? Sich die Marktlage auch mal anschauen. Also zu schauen, was gibt es schon in dem Bereich? Welche Produkte will ich anbieten? Auf wo gibt es das schon in dieser Gegend? Wer wären die Kunden, also die Marktlage? Die Marktlage ist das Erste, ist ganz, ganz wichtig, mit Kunden und so weiter. Und das Zweite? Das andere ist, und da gehört auch viel Recherchenarbeit dazu, da gibt es so einen Branchenindex, also so ein Firmen-ABC, wo man sagt, in der Gegend, da gibt es das schon. Also, dass man da mal reinschaut. Und das Zweite, auch Über die Wirtschaftskammern kann man sich da informieren, auch über Kunden. Also Erfahrung sammeln ist aber eigentlich das Zweite. Also, weil es ja trotzdem in der Erfahrung, also in der Branche, in der Tätigkeit mit den Produkten, mit dem Kunden, weil theoretisch muss man Erfahrung haben in dem Bereich, wenn man die Geschäftsidee verwirklichen will. Und dann weiter, ist ganz wichtig, was Sie selber ja auch schon angesprochen haben, ist das Kapital. Zu schauen, habe ich Kapital? Wenn nicht, zu schauen, was gibt es für Förderungen? Da gibt es dann auch mehrere Seiten. Wenn ich Ihnen das, was wir halt jetzt persönlich hier haben, da gibt es einige Seiten, also da findet man ganz, ganz unterschiedliche Förderungsmöglichkeiten. Also ganz großes Thema ist auch, das ist sowieso das A und O, unter gründungsservice.de findet man da ganz, ganz viel, von denen es so Broschüren gibt und wo man online einen Businessplan machen kann. Oder die haben so ein Tool, wo man online so einen Businessplan auch erstellen kann, weil ein Businessplan ist eben wirklich das A und O, was alle Punkte beinhaltet. Verlangen dann auch die Banken, also die Fördergeber, ja, das ist wirklich das A und O. Und da sind mehrere Punkte, die auch ganz, ganz wichtig sind. Und die kann ich Ihnen noch nennen. Und zwar ist ganz wichtig, Leistungsmotivation. Das heißt, wie viel stecke ich rein? Das heißt auch, sich zu überlegen, bezogen auf die private Situation, auf die familiäre Situation, auf die zeitliche Situation, habe ich überhaupt Zeit? Habe ich überhaupt Energie dazu? Was sagt denn meine Familie und was sagen meine Freunde dazu? Also zuerst mal abklären, wie viel stecke ich da überhaupt rein? Weil selber ein Geschäft aufmachen, das heißt ganz konkret, das heißt jetzt über 60 Stunden in der Woche in den nächsten Jahren arbeiten. Das Zweite, das nennt man dann interne Kontrollüberzeugung. Inwieweit will ich das selber machen? Nicht nur, weil irgendein anderer das gemacht hat. Wichtig für eine Gründerpersönlichkeit. Dann allgemein Aktivität oder Antrieb. Wenn jemand passiv ist, ist das nicht optimal. Also ich muss selber kämpfen wollen für was. Entscheidung treffen, dann Belastbarkeit, ein ganz wichtiger Punkt. Nämlich sowohl körperlich als auch psychisch. Hey. Greife ich jetzt nochmal auf. Ganz wichtig. Als auch psychisch. Das ist beides für ganz viele Unternehmen das Thema. Unabhängigkeit streben, das heißt, inwieweit will ich mein eigener Herr sein? Wobei, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Man ist dann trotzdem immer abhängig vom Kunden. Risikoneigung ist eine wichtige Sache. Anfangs in der Gründungsphase muss man da viel ausprobieren. Man muss kämpfen wollen, ja. Auch wenn man nicht weiß, wie das ausgeht. Und das Risiko geht dann auch später zurück. Und man braucht einen super Businessplan, Freunde. Wirklich, die Maklerhabe super checken. Oder es muss eine ganz neue, super Idee sein. Die Banken müssen dahinter sein und sich denken, so, das passt jetzt. Biff. Sie wollen auf keinen Fall das Schicksal Ihres Vaters wiederholen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie würden die Sachen vielleicht gar nicht verkaufen wollen. Aber vielleicht ist Sie selber Berater, Biff? Vielleicht ist Coaching eine Richtung, dass Sie quasi Coach werden? Da wäre dann ein eigenes Maß an Erfahrung. Wie will man überzeugen ohne Erfahrung? Ne? Wobei als Coach will man oder soll man sowieso niemanden überzeugen. Bevor Sie mir beraten, Herr Coach. Ich bin auch Coach, ich bin Jobcoach. Aber im Endeffekt kann ich auch im Privaten oder im Beruf. Coachen kann man alles. Und gerade wenn man sich auf die berufliche Fragestellung fokussiert, Sie bringen ja viel Wissen mit, das kann man dann online stellen. Es gibt da so Datenbanken, in denen man sich definiert als Coach. Man muss dann nur schauen, wie komme ich zu den Leuten. Wenn Sie sagen, Sie lesen ein Coaching-Buch und eignen sich ein NLP-Seminar, eignen sich ein bisschen Gesprächstechnik und probieren das aus. Coachen kann man alles. Können Sie sich das vorstellen? Mal anders gefragt, ist das ein Weg? Jetzt hören Sie mal zu, ich krieg mein Leben nicht in den Griff. Das ist das Problem. Und Sie stellen mir hier Fragen von A bis Z, Fragen, Fragen. Das sind alles theoretisches Blabla. Ich habe keine Ahnung. Ganz kurz, darf ich Sie bitte versuchen, so... Nein, verstehen Sie, ich schaffe es nicht. Ich möchte gerne wissen, wie ich mein Leben... Was will ich von meinem Leben? Und das kriege ich nicht raus. Ich kriege es nicht raus. Ich laufe von einer Beratungsstelle zur nächsten. Das ist jetzt sind immer sehr gleich und allgemein Fragen. Für uns. Sie bombardieren mich mit Fragen. Ich weiß nicht. Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, was ich will. Ich frage mich, worum geht es überhaupt im Leben? Geht es um Glück? Geht es um Geld? Geht es um was geht es? Hier klärt sich gar nichts, ja? Wer behauptet, dass ich aus meinem Leben was machen will? Das sagt mir hier jeder. Jeder sagt, mach was aus deinem Leben. Finde deinen Weg. Finde dich selbst. Wer bin ich? Wo bin ich? Keine Ahnung. Ich gehe nach Hause mit 1000 Löchern im Kopf. Keiner weiß, wo es lang geht nach diesen Gesprächen. Kein Mensch. Erzählt mir nichts. Ihr lasst euch hier fertig machen und fertig labern. Es werden hier reine Verwaltungsstrategien sein. Das reine Verwaltungsstrategien. Ich weiß nicht, ob ich glücklich sein muss. Muss ich glücklich sein in meinem Leben? Keine Ahnung. Kann ich nicht mit einem ganz miesen, kleinkarierten, bescheuerten Job glücklich werden? Oder zufrieden sein? Vielleicht geht es ja darum. Vielleicht kann ich einfach zufrieden werden. Aber nein, ich soll eigentlich funktionieren. Das ist der Witz. Man soll hier überall funktionieren. Bis zum nächsten Mal, wo wieder was vor die Wand fährt und dann soll man weiter funktionieren. Dann soll man weiter funktionieren. Aber ich habe keinen Bock mehr. Weißt du, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe echt alles versucht. Ich versuche hier alles. Aber irgendwann ist die Luft auch mal raus. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Ich habe keine Lust. Versteht ihr? Ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße. Brauchst du? Willst du eine? Hm. Komisch, Biffas, dass wir beide wieder hier zu Hause sind, zusammen, wie früher. Du warst so unglaublich schüchtern früher. Vor allem mit Frauen. Vor allem mit Frauen, jetzt genau. Bin ich immer noch Biff. Hör doch auf. Naja, ich überspiele das einfach. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr so schüchtern, aber du. Was ist denn los mit dir, Biff? Sag mal, warum bist du so fertig? Ach, ich bin Bock drüber zu reden. Komm, lass mal schlafen gehen. Nein, los. Sag mal. Da eine Idee habe ich noch. Das will ich unbedingt versuchen. Was denn? Ich möchte gern zu meinem alten Chef gehen und fragen, ob er mir 10 oder ja, 8, 7.000 leihen könnte. Was würdest du damit machen? Ein Online-Sportgeschäft. Aber mit besserer Beratung. Was ist NLP? Ein Modell für Kommunikation. Das Studium der Struktur der subjektiven Erfahrung. Also ein netter psychologischer Jargon für was ist los? Also zum Beispiel, also wenn Sie eine Vision haben von einer Partnerschaft, wie diese Partnerschaft gelebt werden soll, und Sie bemerken, dass diese Maßnahmen, die Sie setzen, gar nicht zum Ergebnis kommen können, ja? Aha. Weil Sie eine glückliche, harmonische, lustige, zufriedene, wohlwollende, begeisternde Partnerschaft wollen und Sie merken, dass Sie immer, wenn Konflikt ist, Ihre Partnerin anbrüllen und die sagt Ihnen dann schon zum dritten Mal, wenn du noch einmal schreist, lasse ich mich scheiden von dir, dann wissen Sie, dass hier Optimierungsbedarf vorhanden ist. Mhm. NLP ist ein psychologisches Modell. Die Nicht-Psychologen, die nicht ausgebildeten, die in Konkurs gegangenen Dachdecker und sowas alles. Nein, wirklich, das ist wahr. Das würde einer Zeugenaussage standhalten. Die sagen, mein Feld ist Kommunikation. Es ist gestern eine Frau in Teheran aufgehängt worden. Ist auch Kommunikation und ist auch ein bisschen fluffy, also ein bisschen... Mhm. Ja, ja. Ja. Diese ganze Geschichte ist flaumig, kalifornisch, ziemlich 70er, 80er mäßig. Jeder darf alles irgendwie. Es gibt dann für alles das, was man nicht selbst verändern kann, weil man innere Blockaden hat, gibt es natürlich auch Instrumente oder Ansätze. Wenn man es halt technisch sagen will, Techniken. Es geht aber nicht nur um Techniken, sondern auch Beziehung. Dass es um Mitfühlen geht, um Verstehen, um Empathie. Mhm. Also auf der Basis ist Entwicklung möglich. Wenn Sie beispielsweise in der Pubertät stecken, geht es um das Wort Veränderung. Wenn Sie im normalen Leben stecken, wird es um Stabilität gehen. Die meisten Leute haben ohnehin genug Veränderungen, die sie nicht wollen. Daher müssen wir ihnen eher sagen, machen wir Entwicklung, machen wir Weiterführung. Da gibt es ganz klassische Techniken, Ankertechniken. Was braucht es denn? Ja, also ich habe eine Idee für eine Geschäftsidee. Das würde ich gerne aufbauen, ein Geschäft. Und für dieses Geschäft bräuchte ich auch Grundkapital. Ich habe einen Geschäftsmann, den ich kenne. Also wir sind schon seit einigen Jahren nicht befreundet, aber im Kontakt. Also wir kennen einander. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, der jetzt nicht unbedingt auf andere Personen zugeht, sondern ich reagiere lieber, als dass ich agiere. Okay, okay. Also mir fallen jetzt direkt ein paar Sachen dazu ein, aber nur was mir einfällt, steht ja jetzt erstmal nicht so im Vordergrund wie das, was Sie daraus machen, ja? Gut, um das ein bisschen zu veranschaulichen, um was es geht, habe ich Hilfsmittel zur Verfügung und da möchte ich Sie jetzt gerne einladen, diese zu benutzen. Das kennen Sie vermutlich, nehme ich an. Kinder mit Spielzeug. Jetzt nehmen Sie doch bitte mal ein Steinchen. Ist völlig egal, ob eckig oder rund oder farbig, für Ihren Geschäftspartner. Und bitte einen für Sie selber. Gut. Jetzt nehmen Sie bitte noch einen Stein für den Firmenbiff und einen für den Nicht-Firmenbiff. Den. Und stellen Sie die ruhig mal dazu, so wie Sie meinen, dass es passt. Und dann schlüpfen Sie mal, also so wirklich wie man auch in einen Skianzug schlüpft, rein in das Gefühl. Also emotional. Gehen Sie rein mal in das Gefühl, ich bin firm, kann gute Gespräche führen. Ja, aber Entschuldigung, nicht nur gedanklich, sondern versuchen Sie es auch mal körperlich. So richtig vom Bauchgefühl her. Spüren Sie mal den Rücken, das Rückengefühl, okay. Gesäßgefühl. Klüpfen Sie mal rein, ich bin firm, kann gute Gespräche führen. Ja, sagen Sie es wohl. Ich bin firm, kann gute Gespräche führen. Oder ein anderes Beispiel, ja? Es gab einen Mann, der wegen Totschlags verurteilt wurde und bedingt mildernde Umstände erhalten hat. Ja. Ein kritischer Journalist hat das damals begleitet, diesen Prozess, im Gespräch eben, war verwundert, dass dieser Mann in seiner Selbstdarstellung vor Gericht und durch seinen Anwalt, also von dem er sich hat vertreten lassen, also ein Kind aus katastrophalen Umgebungsbedingungen, Vater Alkoholiker, Mutter drogensüchtig, bereits während der Schwangerschaft heroinsüchtig, immer nur im sozialen Untersuchbereich. Ja? Welche Farbe, welcher Geschmack würde da gut für Sie dazu passen? Grün. Ja? Keine und welche Lebens- und Bedingungen, also kein Lebensumfeld, richtig, welches wirklich Wachstum ermöglichte. Ja? Und welche Landschaft passt da gut für Sie dazu? Sondern eher angeregt hat zur Drogenkriminalität, also zu Diebstahl und. Also es kann auch Winter sein. Und dieser Mann ist sozusagen abgedriftet als Teenager, ganz klassisch, okay, in Drogenbanden hineingekommen und irgendwann Totschlag. Und dann bekam er aufgrund der katastrophalen Gegebenheiten mildere Umstände. Ach was. Welcher Sound oder welche Musik würde gut dazu passen? Und dieser britische Journalist ist draufgekommen, der hat einen Zwillingsbruder. Und diesen Zwillingsbruder, den hat er dann interviewt. Welches Lebensalter von Ihnen ist denn da und damit am ehesten verbunden? 12? 13? Und befragt. Und das war ein ganz angesehener Rechtsanwalt. Tolles Familienleben, 17. Beruflich erfolgreich, gesellschaftlich anerkannt. Also sozialer Status und alles vorhanden. Aha. Und hat ihn gefragt... 9. Bitte? 9. 9, okay. Ja. Wie gibt's das, dass Ihr Bruder so abgedriftet ist und Sie diesen Weg gewählt haben? Schauen Sie. Ich habe sehr früh in meinem Leben erkannt, dass das Leben meines Vaters ein sehr schreckliches ist und dass ich diesen Weg niemals gehen werde. Hören Sie bitte mal diese Musik innerlich, mit leicht süßlichem Geschmack im Mund. Mit der Flusslandschaft vor Augen. Rede ich mich raus, entschuldige ich mich, schiebe die Schuld woanders hin. Welchen Körper spüren Sie denn das am besten? Und sag, die Verantwortung liegt bei meinen Eltern oder die Gene sind es. Man findet immer, der Staat ist es. Sagen Sie mir bitte, wenn es okay ist, dann gehen wir auf die andere Seite. Wie viel Selbst- und Eigenverantwortung übernehme ich? Also da gibt es jetzt eben den nicht so firmen Bild. Welcher Geruch, Geschmack gehört denn da dazu? Ich will das auch. Jetzt überlegen Sie mal, was der 9-Jährige dem 27-Jährigen gibt. Das Ich entsteht im Du. Nehmen Sie bitte noch ein Steinchen für das Kapital, das Sie brauchen. Wie wirke ich denn überhaupt auf die Welt? Was glauben Sie, denkt der Vater, wenn er sich jetzt diese drei Biffs, also den jetzigen, den Firmen- und den Nicht-Firmen-Biff anschaut? Ja, das ist nicht Hokuspokus. Ist auch nicht egal. Es muss genau an dieser Stelle sein. Ist ein Akronym. Was halten Sie von der Idee, dass der jetzige Biff mit dem Vater gemeinsam überlegt, welches metaphorische, imaginierte... Oder das Akronym dazu, nur um sich zu merken, ist... Tiger. Nehmen Sie ein Steinchen für ein... Das Timing ist von Bedeutung? ...klares Gespräch. Also wir brauchen Projektionsflächen. Machen wir Weiterführung. Entweder Sie machen einen Jakobsweg... Also damit die Möglichkeit zu einer guten Geschäftsführung, Gesprächsführung wächst und zu mehr Firmheit. Oder Sie gehen ins Kloster. Haben Sie ein Handy mit Fotofunktion? Oder Sie machen irgendwie eine Ausbildung. Es ist gestern eine Frau in Teheran aufgehängt worden. Oder Sie gehen in die Gesprächstherapie. Auf einer Skala von 0 bis 10, 10 ist sehr nullistisch, wie realistisch ist das, dass wir das machen werden wollen und können? Oder Sie unterhalten sich mit Freunden. Oder. Auf einer Skala von 0 bis 10, 10 ist sehr nullistisch, wie realistisch ist das, dass wir das machen werden wollen und können? Oder. Das haben Sie doch gerade. Oder. Wie realistisch ist das, dass wir das machen werden wollen und können? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr glauben Sie, dass es Ihnen helfen wird, worüber wir gesprochen haben? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie entspannt sind Sie jetzt? Auf einer Skala von 1 bis 10 wäre Hypnose eine Möglichkeit. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stehen Sie zu dem Hundetrainer Cesar Milan? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr sind Sie jetzt von der Glaubenssatzebene in der Lage, das zu tun? Auf einer Skala von 1 bis 10 wäre Hypnose eine Möglichkeit? Ja, wie würden Sie das einschätzen? Also auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist schlecht, 10 ist wunderbar. Wie sehr schwitzen Sie in der Nacht? Auf einer Skala von 1 bis 10! Wie entspannt sind Sie jetzt? Also auf einer Skala von 1 bis 10? Also auf einer Skala von 1 bis 10? Also auf einer Skala von 1 bis 10? Also auf einer Skala von 1 bis 10? Also auf einer Skala von 1 bis 10. Also auf einer Skala von 1 bis 10. Also auf einer Skala von 1 bis 10. Also auf einer Skala von 1 bis 10. Auf einer Skala von 1 bis 10. Auf einer Skala von 1 bis 10. Auf einer Skala von 1 bis 10. Auf einer Skala von 1 bis 10. Was bei Ihnen als Thema sichtbar ist oder immer wieder herauskommt, dass Ihnen die Vision fehlt. Also wenn keine Vision vorhanden ist, wie auch immer die sich jetzt darstellt, ob das jetzt, also ich mache mein Business nicht, weil ich jetzt großartig Geld verdienen möchte, das kommt automatisch dazu, sondern... Es entsteht eine gesündere, ich möchte jetzt keinen Heiligenschein aufsetzen, also es entsteht eine wohlwollendere Welt, ja? Also die Menschen gehen besser miteinander um. Es wird in den Businessprozessen nicht dieses Modell gespielt, ich schaue lieber, dass ich mehr bekomme als du, sondern es werden Win-Win-Situationen produziert. Also man macht mehr daraus, als zu sagen, ich schneide das größere Stück vom Kuchen ab. Dann wird der Kuchen größer. Das ist der Grund, meine Mission, warum ich es mache. Und es ist ja immer so bei einer Herausforderung. Wenn wir uns drüber trauen, wachsen wir daran. Ja? Wir wachsen ja daran. Und dann wird man in der Gesellschaft einfach und leichter und gerne angenommen. Gut, Biff. Und wenn Sie sich jetzt einen Beruf oder eine Position aussuchen könnten, was wäre das dann für Sie? Überleben eines Handlungsreisenden von Philipp Haus mit Maximilian Brauer, Thomas Dannemann, Alexander Kuhn, Arndt Klawitter, Dietrich Kuhlbrot, Henning Nass, Falk Rockstroh, Jenny Schiele, Jana Schulz, Sebastian Vogel und Susanne Wolf. Aufnahmen: Michele Gambarara. Ton: Wolfgang Urzendowski. Komposition: Thomas Kürstner und Sebastian Vogel. Regieassistenz: Thilo Fischer und Lennart Schürmann. Regie: Philipp Haus. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Dramaturgie: Michael Becker und Christina Hensel.